I wanted to start from confession today. That is still part of it. We are still going to go into faith. But he said I should start from this very place. That is, we are going to know now. Amen? Amen. Say it is the foundation. And we are to know it. Amen? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Es geht um das Fundament und dieses Fundament müssen wir kennen. Aujourd'hui, je vais parler de la foi et c'est ça notre fondation. Let me quickly say this before we start. You know, naturally after the fall. Natürlich gesehen von dem seit dem Sündenfall. Naturellement après la chute de l'homme. The Lord said, "Man will not be more than 120 years." If you go to Genesis 6, it's there. Let us go there, please. Hat Gott gesagt, dass der Mensch nicht älter als 120 wird. For those that are always afraid of death, amen. Für die Leute, die immer wieder Angst haben vor dem Tod. Donc, depuis la chute de l'homme, on peut voir dans Genèse 6 que Dieu a dit que l'homme va pas avoir l'âge plus de 120 ans. God's children should never be afraid of death. Kinder Gottes sollten niemals Angst haben vor dem Tod. Aucun enfant de Dieu doit avoir peur de la mort. This very one does not even belong to you because you are no longer a natural man. Und selbst diese Stelle gehört nicht mehr zu uns, weil wir sind keine natürlichen Menschen mehr. Et ce verset, ça n'appartient pas à toi parce que toi, tu appartiens maintenant au royaume des cieux. In Genesis 6, verse 3. 1 Mose 6, vers 3. Genèse 6, verset 3. And the Lord said, "My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He did not create man to die. Er hat den Menschen nicht erschaffen, sterblich zu sein. Normalement, il n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. But after the fall, he now said 120. Aber nach dem Sündenfall hieß es, okay, 120. Mais après la chute de l'homme, l'âge de l'homme est maintenant 120 ans. And if you also go to Psalm 90, verse 10. Und auch wenn wir zu Psalm 90, Vers 10 gehen. Psalm 90. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 90, verse 10. Vers 10. It says, "The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away." Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Here talks about 80 years. Hier geht es um 80 Jahre. 80 years. 70 bis 80 Jahre. Donc ici, la Bible parle que l'homme va devenir entre, va avoir entre 70 ans et 90 ans. If you go to Isaiah 38. Hier wird zu Isaiah 38 gehen. Isaiah 38. Es Isaiah 38. Jesaja 38. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here in verse 5 is very important if you look at it. Können wir uns Vers 5 anschauen, ist das sehr wichtig. On va voir maintenant verset 5, c'est très important. The Lord sent Isaiah to Ezekiah. Amen. Der Herr. That's true. If we read it 4 and 5. Let's read 4 and 5. Vers 4 und 5. On va lire maintenant verset 4 et 5. He said, "Then came the word of the Lord to Isaiah, saying," verse 5, "Go and say to Ezekiah, thus said the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will add unto thee this 50 years." Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord added to somebody age here. Amen. Der Herr hat hier zu den Altern jemanden, der Herr hat hier einem Menschen mehr Jahre zum Leben gegeben. Ici on peut voir que Dieu a donné l'homme ou bien a ajouté des années pour l'homme. Praise the Lord. Amen. It means if you are not satisfied, you can ask for more. Hast du nicht zufrieden, bist, kannst du nach mehr bitten. Amen. Und mehr bitten. Even the old. Amen. Selbst im alten bitten, ist was möglich. Not the difference between you and them, but different. Amen. Ça veut dire si tu n'es pas satisfait avec ce que tu as, tu peux demander Dieu. Puis on peut le voir aussi dans l'Ancien Testament que les gens ont toujours demandé aussi des choses pour que quelque chose change. And if the old can ask for more years, we already have more years. Die Leute im alten Bündnis um mehr Jahre bitten durften, dann haben wir umso mehr. Et si les gens de l'Ancien Testament avaient beaucoup de plus des années, là nous aussi nous avons beaucoup des années à vivre. Look at when Jesus was praying for us, when he prayed for us. John 17. Johannes 17, schaut euch an, als Jesus für uns gebetet hat. Dans Jean 17, on va voir comment Jésus a prié pour nous. Verse 15. Verset 15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Are you getting it? Vers 11 sagt der Herr ganz klar, ich bitte nicht mehr darum, dass sie von dieser Welt weggenommen werden, aber dass sie bewahrt werden von dem Bösen. Dans verset 15, Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Praise the Lord. Alléluia. The Lord never planned for somebody, for anybody to die young. Der Herr plant nicht, dass irgendjemand jung stirbt. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure jeune. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Today we go into faith. Continue with our message. Geht es weiter mit unserem Glauben? Es geht weiter mit der Botschaft. On va continuer avec le message sur la foi. To understand faith, we must understand who we are. Um den Glauben zu verstehen, müssen wir verstehen, wer wir sind. Pour comprendre la foi, on doit comprendre qui nous sommes. How we become who we are. Wie wir das werden, was wir sind. Comment on peut devenir ce que nous sommes? We must know and understand our roots. Wir müssen unsere Wurzeln verstehen. On doit connaître et comprendre nos racines. Amen. Amen. So that we will not easily forget. Damit wir es nicht schnell vergessen. Pour qu'on n'oublie pas nos identités. So that no Satan can take us away from the position the Lord wants us to be. Damit uns kein Satan die Position wegnehmen kann, die der Herr uns schon gegeben hat. Pour que le diable ne nous confisque pas la position que Dieu nous a donnée. Easter have just ended the celebration. You know this the period. It was just almost, let me say, some days. Amen. The death, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Die Osterzeit ist jetzt paar Tage vorbei. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Et la période de Pâques est maintenant finie. Et nous avons fêté la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. The Lord woke me up this morning with this. He said, "It is our root. It is our foundation." Amen. Der Herr hat mich damit aufgeweckt, dass es unsere Wurzel ist, dass es unser Fundament ist. Et Dieu m'a réveillé avec la parole que la foi est notre fondation et notre fondation. He said, "The death and resurrection of the Lord Jesus is our foundation. It is our pillar." Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus ist unser Fundament, es ist unsere Säule. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ est notre fondation et notre pilier. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. It is interesting. 1 Corinthians 15, please. 1 Korinther 15. 1 Corinthians 15. We'll quickly read from verse 12. Verse 12. Verset 12. Amen. Amen. He said, "Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?" Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You have to understand the meaning of resurrection of the dead. die Bedeutung der Auferstehung der Toten verstehen. Und da comprendre la signification de résurrection des morts. Praise the Lord. Hallelujah. And here it's also talking about our salvation. Und hier geht's auch um unsere Rettung. Ici, il s'agit aussi de notre salut. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, we were once dead, but wir now alive. Tot und jetzt lebendig. Amen. Nous avons été morts, maintenant nous sommes en vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30 said, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Amen. Mm-hmm. And in verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It means the resurrection of Christ is very, very important. Das heißt, die Auferstehung von Jesus Christus ist sehr, sehr wichtig. Es ist unser, es ist die Säule. Donc la résurrection du Christ est notre fondation, c'est très, très important, c'est notre pilier. It is the root of our faith. Das ist die Wurzel unseres Glaubens. C'est la racine de notre foi. We were once dead, but now alive. Wir waren einst tot und jetzt sind wir lebendig. Nous avons été morts, maintenant nous sommes vivants. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 50 say, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Mm. Verse 17. Merci, Seth. And if Christ be not raised, your faith is vain. Mm. You are yet in your sins. Mm. Is somebody getting something? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the death and the resurrection of Christ Jesus is the root. Und die Auferstehung von Christus ist die Wurzel. Donc on peut voir que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est à la racine. Il s'agit de verset 18. The day also which are falling asleep in Christ are perished. Verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Are you getting it? Verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. Amen. Verse 21. Yeah. For since by man come death, by man came also the resurrection of the dead. Mm. Praise the Lord. Mm. Somebody must pay the price. Jemand muss den Preis bezahlen. Christ paid the price. Und Christ hat den Preis bezahlt. That is why there is no doubt at all. Deswegen gibt es keine Zweifel. Amen. Amen. Quelqu'un devait payer le prix. Et c'est ça pourquoi le Christ est venu. Et maintenant, il n'y a pas, y a rien à payer parce que Jésus-Christ a tout accompli. Verse 22. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. Amen. 23. 23. But every man in his own order, Christ the first fruit, afterward they that are Christ at his coming. Praise the Lord. Hallelujah. Without the death and resurrection of Christ, we don't have any foundation. Ohne den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus haben wir kein Fundament. Sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous n'avons pas une fondation. And there is no return to where we are coming from. That's, before the fall. There is no return to that very place. Rückkehr because somebody has not still paid the price. Es gibt auch keine Rückkehr an den Ort, von dem wir kommen, weil jemand noch den Preis bezahlen muss. Et c'est ça pourquoi il n'y a pas aussi le retour au temps avant la chute de l'homme, parce qu'il y a parce qu'on a besoin de quelqu'un qui doit payer ce prix. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 25, verse 34, let us go there, please. Matthew 25. talks about returning to the kingdom. Geht es darum, zurückzukehren zum Königreich. Matthieu 25 parle du retour au royaume des cieux. Amen. Two kingdoms on earth. Zwei Königreiche auf Erden. Deux royaumes sur terre. Amen. Before Christ, we were in this the kingdom of this world, but now we are now in His own kingdom. Vor Christus waren wir im Königreich dieser Welt, aber jetzt sind wir im Königreich von Jesus Christus. Avant Christ, nous avons été au royaume de ce monde, mais maintenant en Christ, nous sommes au royaume de Dieu. Verse 34 said, then shall the king say unto them of his right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mm. Praise the Lord. Amen. The return to the Lord. Mm. Die Rückkehr zum Herrn. Le retour au royaume de Dieu, au Seigneur. Amen. Amen. To return to his kingdom. Zurück zu seinem Königreich zu kehren. Rentrer au royaume de Dieu. We were once out of his kingdom. Wir waren einst raus aus seinem Königreich. Nous avons été séparés de son royaume. And he came to bring us back. Und er ist gekommen, um uns zurückzubringen. Maintenant il est venu pour nous remettre au royaume de Dieu. It means to become one with him. Das heißt, eins zu sein mit ihm. Pour qu'on soit un en lui. Praise the Lord. Amen. You know, 2 Corinthians 5. Quickly go there, please. 2 Corinthians 5. Amen. Amen. 2 Corinthians 5, verse 18 and verse 19. 2 Corinthians 5, 18 and 19. 2 Corinthians 5, verse 18 and 19. Are you there, please? He said, and all things are of God, who has reconciled us to himself. Amen. Amen. We are back to before. Amen. Zurück. Nous sommes maintenant rentrés au royaume de Dieu. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and have given us to us the ministry of reconciliation. Verse 19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Praise the Lord. Hallelujah. The word of reconciliation, it means the message. Now it's preaching to them, to others, to also come to Christ. Amen. Das Wort der Versöhnung, zu Leuten zu prägen, dass sie sich auch wieder mit Gott versöhnen lassen durch Jesus Christus. Donc, verset 19 nous dit que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, ça montre qu'on prêche aussi l'évangile aux gens. Praise the Lord. Hallelujah. The death and the resurrection of Christ is our victory. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus ist unser Sieg. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont notre victoire. And because of this both, that is the death and the resurrection, we can live by faith and we can live in faith. Und deswegen können wir im Glauben leben und durch den Glauben leben. Et c'est ça pourquoi on peut vivre dans la foi et à travers la foi. That's why we are back to where we can live face to face with the Lord. Sind wir zurück an dem Punkt, an dem wir von Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn leben können. C'est ça pourquoi nous sommes maintenant au début de la relation entre Dieu et nous. Praise the Lord. Amen. Amen. If we can understand the death and resurrection of Jesus, we will understand our faith world. Wenn wir den Tod und die Auferstehung von Jesus verstehen können, werden wir unsere Glaubenswelt verstehen. Si nous sommes capables à comprendre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est là où on sera aussi capable à comprendre le monde de la foi. We will no longer doubt. Wir werden nicht mehr zweifeln. On ne va plus douter. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus never doubted who he was when he came. Jesus hat niemals angezweifelt, wer er ist. Jésus a jamais douté son identité. Amen. Amen. Because he understood who he was. Mm. Weil er wusste, wer er ist. Parce qu'il a compris qui il est. If we understand our world, the world of faith that we belong to, we will never doubt. Wenn wir die das Wort des Glaubens, die Welt des Glaubens verstehen würden, dann würden wir niemals zweifeln. Si on comprend le monde de la foi, on va jamais douter. Jesus resurrected from the dead. Jesus von den Toten auferstanden. Jésus est ressuscité de la mort. So also is you and me. So auch du und ich. Comme aussi toi et moi. Amen. Jesus have a new body. Another body when he resurrected. So also is you and me. We have another body. Und Jesus hat einen neuen Körper bekommen, als er auferstanden wurde. Genauso auferweckt wurde, genauso du und ich auch. Et quand Jésus est ressuscité, il a reçu un nouveau corps. Et c'est comme ça aussi, comme nous, si nous avons reçu des nouveaux corps. It is not only Jesus that resurrected. You and me, we also resurrect with him. Und nicht nur er, sondern wir sind mit ihm auferweckt worden. Pas seulement Jésus-Christ est ressuscité, mais toi et moi aussi nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Amen. He had a new body. You know, when he was moving around, it was not his spirit that was moving around. We go there. Amen. His body, the body was the part that was moving around. The personality, that's the person that was moving around. And that person today is you and me. Und als er auferstanden ist, war es nicht nur sein Geist, der auferstanden ist, sondern es war wirklich auch sein Körper, der umherging und der dann verherrlicht war. Und diesen Körper, der sind wir jetzt. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, ce n'était pas son esprit qui marchait ici sur terre, c'était vraiment son corps, son nouveau corps qu'il a reçu de Dieu. Et c'est comme ça aussi avec nous, nous sommes morts avec le Christ, mais nous sommes aussi ressuscités avec Jésus-Christ et nous avons aussi reçu des nouveaux corps. Remember, the Bible says, as he is, so are we right now. Alors, wie die Bibel sagt, so wie er ist, so sind wir. La Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes aussi, nous ne sommes pas différents. Amen. You know, when he died, he came back. With another body, the spiritual body. And that body is the body we have today. Als er gestorben ist, wiedergekommen ist, er mit einem geistigen Körper zurückgekommen. Der Körper sind wir jetzt. Quand il est ressuscité, il est rentré avec un corps surnaturel, et puis ce corps, c'est nous. If you understand that, you will never doubt. Mm-hmm. If you will never doubt what you say out of your mouth, your confession. Jesus never doubt his word. Wenn wir das glauben, wenn wir niemals an das zweifeln, was wir sagen, Jesus hat niemals an seine Worte gezweifelt. Et si nous sommes capables à croire ce message, on ne va jamais douter, parce que même Jésus-Christ, quand il a parlé, il n'a jamais douté ses paroles. If you understand that, you will never doubt your testimony. Wenn du das verstehst, wirst du niemals dein Zeugnis anzweifeln. Et si tu le comprends, tu ne vas jamais douter ton témoignage. Are you getting it? You know, testimony is actually you know, before people see it, you say it. That's testimony, actually. Before die Leute sehen, sagst du es. Un vrai témoignage est que tu témoignes avant que les gens puissent voir. Are you getting it? You know, today's testimony is where people now say, no, it's before you say it, before it happened. Are you getting it? For you, it has happened. I don't know if somebody's getting it. Amen. What you see. When you see and when they see, they are dead. The blind. When the blind see and when you see are two different times. Are you getting it? And that's why when they don't see it, it do not even bother you. Because you know the blind man can never see. For a blind man to see, are you getting it? So it is you. When you see is when you give testimony. And none when they now see. That is no longer a testimony. When you now see. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Das Zeugnis ist vor der physischen Manifestation. Denn für dich ist es sozusagen schon passiert. Und deswegen glaubst du daran, deswegen gibst du ein Zeugnis. Die Menschen, die blind sind, sie sehen es nicht. Aber du bist nicht blind und du siehst es schon, deswegen gibst du Zeugnis. Und der Moment, in dem du es siehst und der Moment, wenn die Blinden es sehen, ist nicht der gleiche Moment. Les aveugles, tu donnes ton témoignage avant que les autres voient, parce que c'est pas important que les gens voient ce que toi tu es en train de témoigner, mais que toi-même tu témoignes ce que toi tu es en train de voir, parce que les aveugles ne sont pas capables à voir, mais toi tu n'es pas aveugle, c'est ça pourquoi tu as déjà commencé à à témoigner avant de voir la manifestation physique. You know, the Bible called Joseph. Let me just give one, just one. There are a lot of examples in the Bible. They called Joseph a prosperous man. Amen. Though he was a slave, had nothing. Are you getting it? Mm-hmm. The dream. Can see the dream was a testimony. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And then now again, a prosperous man, testimony. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You know, you can see, you know, the blind cannot even see it. Mm-hmm. Potiphar cannot see that. Mm-hmm. No one can see, but that does not make it a lie. Amen. Und Josef war schon ein wohlhabender Mensch, bevor er die Welt sehen konnte. Nur weil die Welt es nicht sehen kann, nur weil der Potiphar oder sonstige Leute es nicht sehen konnten, heißt nicht, dass es nicht schon der Fall ist. Et un bon exemple pour ça, c'est par exemple l'histoire de Joseph, où la Bible a dit que Joseph est un homme riche et qu'il prospère, mais on ne pouvait pas le voir parce que normalement il était en prison. Mais c'est ça qu'on appelle témoignage, parce que ce n'est pas ce que l'homme peut voir, mais ce que Dieu ou bien les enfants de Dieu peuvent voir. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you go to Romans 4, verse 16 and 17. Romans 4. Romans 4. Are you there, please? Mm-hmm. It said, therefore, it is of faith. Romans 4. 16 and 17. Romans 4, 16 and 17. Romans 4, verses 16 and 17. He said, therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end that the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Verse 17. 15. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him who he believed, even God, who quickened the dead, and called, let's look at it, and called those things which be not as though they were. Mm-hmm. I don't know if you understand here. Mm-hmm. Called those things. Joseph, a prosperous man. Something that be not as though they were. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That is a testimony. It's ein Zeugnis. Verset 17 nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et puis on peut le voir la même chose avec Joseph. You know, the system of Christ. This is the system of Christ. Das ist das System von Christus. Ça, c'est le système du Christ. We are used to see this religious system. Wir sind aber an das religiöse System gewöhnt. Nous sommes toujours habitués au système religieux. Amen. Where you wait until you have it, then you give testimony. Wo wir warten, bis wir es haben und dann Zeugnis geben. Où on attend jusqu'à ce que nous avons le témoignage pour maintenant témoigner. Amen. Amen. I call those things which be not. What nature, the natural eyes cannot see. Those things which be not as though they were. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. No one could see the prosperity in Joseph's life. Niemand konnte den Reichtum im Leben von Joseph sehen. They are real, more real than the outside. Aber es war realer als das, was man da draußen sieht. Personne ne pouvait voir la richesse dans la vie de Joseph, mais ça a été plus réel que quelque chose d'autre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Bible talks about different bodies. Die Bibel spricht über verschiedene Körper. La Bible parle de corps différents. Go to 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. 1 Corinthians 15 encore. 1 Corinthians 15, please. Amen. 1. Korinther 15. From verse 35. 35. Verset 35. He said, but some man we say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Are you getting it? Do you see something here? He says some people will say, how is the dead? How are the dead raised up? And what type of body will they have? Einige Leute werden sagen, wie sind die Toten, werden die Toten auferweckt und mit was für einen Körper haben sie? Verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Amen. In verse 35, it says, thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 36. Are you getting something here? Mm-hmm. Until what you sow into the soil died, it can never come out. Can never grow. Wenn das, was du gesät hast, dich stirbt, kann es nicht wachsen. Ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. On a écrit ça dans verset 36. And you can see the body of Christ. Und du kannst den Körper von Christus sehen. It was another body. Es war ein anderer Körper. Et on peut voir le corps de Jésus-Christ, c'était notre corps. So also is your body and my body today. Genau, auch dein Körper und mein Körper. Body. C'est un neuer Körper. C'est comme ça aussi. Don't want us to believe it. Corps sont, des corps différents et puis il veut qu'on les on le croit. Amen. We have another body. We have another body. Nous avons des autres corps. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We did not die for nothing. Wir sind nicht umsonst gestorben. Nous sommes pas morts pour rien. And when Jesus, you know, when he rose up, we raised with him. Und als Jesus auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden. Et quand Jésus est ressuscité, nous sommes aussi ressuscité avec lui. Amen. In verse 37. Okay, verse 37. This time. 37. Maintenant, verset 37. He said, and that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain, it may change of wheat or of some other grain. Verse 38. For God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. Verse 39. Verset 39. 39. Our flesh is not the same. It's not the same flesh. But there is one kind of flesh of man, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. Verse 13. There are also celestial bodies. Verset 40. And bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. It's talking about the sun, the moon. Amen, and the stars. Amen. Amen. Then in verse 41, there is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. That is the one he just talked about in verse 40. Amen. Mm-hmm. For one star different from another star in glory. Verse 42. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, and is raised in incorruption. Amen. It is sown in dishonor, it is raised in glory. Mm-hmm. It is sown in weakness, it is raised in power. Amen. Verse 44. It is sown in a natural, body. It is raised a spiritual body. Amen. There is a natural body and there is a spiritual body. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. When Jesus, when he rose up from the dead, he had a spiritual body. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, hatte er einen geistlichen Körper. Quand Jésus est ressuscité, il a reçu un corps spirituel. And that body is the same that this body that God's children have today. Und das ist auch der Körper, den Kinder Gottes heute body. Haben, einen geistlichen Körper, einen geistlichen Leib. Et ce corps, c'est le même que nous avons aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 39, it talks about different body. Und in 39 geht es um verschiedene Körper. Amen. In Verset 39 parle des corps différents. No, for man, for on earth, for beasts, for fishes, then for birds. Then in verse 40 talks about the sun, the moon, the stars. Amen. Mm-hmm. Then earthly body, men and animals. They all have different beauties. That is verse 41. Then verse 42 now talks about you and me. Amen. In verse 38 bis 41 geht es um verschiedene Körper und Leiber. Leiber von Tieren, Leiber des Menschen, der Glanz der Körper, die Schönheit der Körper und auch die Körper von, also auch der Glanz von den Elementen von Sonne, von Mond und Sterne. Und in 42 geht es um uns. Amen. Amen. Et verset 39 jusqu'à 41, Dieu parle des chairs différentes. On peut voir qu'il parle des chairs des oiseaux, des autres animaux, mais aussi du soleil, par exemple, et de leur éclat. Mais à partir du verset 42, Jésus-Christ parle de corps humain. Praise the Lord. Hallelujah. The true believers. Die wahren Gläubigen, le vrai croyant, we have another body. Wir haben einen anderen Körper. Nous, les vrais croyants, nous avons no, les autres, corps. No longer the old body, but the new. Amen. Ich bin den alten Körper, sondern einen neuen Körper. Plus l'ancien corps, mais le nouveau corps. We have a spiritual body. Einen geistlichen Körper. Nous avons un corps spirituel. Just like Jesus when he rose from genauso the dead. Genauso wie Jesus, als er von den Toten auferstanden ist. Comme Jésus quand il est ressuscité de mort. Jesus was a person when he rose from the dead. Jesus war eine Person, als er von den Toten auferweckt wurde. Jésus était une personne quand il est ressuscité de mort. It was not the spirit that was walking about, it was a person. Es war nicht ein Geist, der herumwanderte, sondern eine Person. Ce n'était pas un esprit qui marchait ici sur terre, mais c'était son corps, c'était lui-même. Amen. It was a person that rose from the dead and not a spirit. Es war eine Person, die von den Toten auferstanden ist und kein Geist. Amen. C'était une personne qui est ressuscité de mort, mais pas un esprit. On doit le savoir. It means he was here in this world, but not of this world. Das heißt, er war auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Donc ça montre, il était dans ce monde, mais pas de ce monde. Do you understand what I just said? Amen. Amen. He was here, but not of here, because the body was different. Er war hier, aber nicht von hier, you weil can see the body. His body was different. Sein Körper the war body, anders. The old body was dead and buried. Der alte Körper and war the new body is now the body now has. Und der neue Körper ist der Körper, den jetzt hat. Il était ici, mais pas d'ici. Ça montre son corps aussi l'a montré parce que quand il est ressuscité des morts, il a reçu un nouveau corps spirituel. Amen. Amen. Now have another body. Il a un autre corps spirituel. He was here but not of here, just like you and me. We are here but not of here. Er war hier, aber nicht von hier, genauso wie du und ich. Comme toi et moi, Jésus-Christ a été ici, mais pas de ce monde. And that's why when you give testimony, it's final. So, wenn du Zeugnis gibst, ist es vorbei. C'est pourquoi quand tu donnes un témoignage, c'est final. And that's why you have to even watch what you say. Deswegen müssen wir uns achten, because vor dem, was wir sagen. Once you speak, it becomes law. Wenn wir sprechen, wird es zum Gesetz. C'est ça pourquoi on doit faire très attention à ce que nous sommes en train de dire, parce que ce que toi tu dis, ça devient une loi. You are not different from your father. Wir sind nicht anders als unser Vater. Tu n'es pas différent de ton père. Are you getting it? Amen. Amen. Stop seeing you, see him. Hört auf, Amen. Euch zu sehen, das sehen Jesus. So können wir das leben. If you keep on seeing you, you never believe. Wenn wir immer uns sehen, werden wir das niemals glauben. Et vous devez arrêter de voir votre soi, parce que si vous voyez votre soi, là vous n'allez pas être capable à croire qui vous êtes. As he is, so are we right now. Right now, not later. So wie er ist, so sind wir jetzt und nicht später. Tel il est, tel nous sommes maintenant, maintenant et pas après. Again, when Jesus rose from the dead, it was a person that rose from the dead are not a spirit. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, war es eine Person, die auferstanden ist und nicht der Geist. Et quand Jésus est ressuscité des morts, c'était sa personne qui est ressuscité et pas un esprit. On va lire maintenant Luc 26. You know, most of the time, he revealed things to me before I even know where they are in the Bible. Oft offenbart mir Dinge, bevor ich überhaupt weiß, wo es in der Bibel steht. Lukas 24 von Vers 36. Luc 24, verset 36. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? From verse 36. And as they thus speak, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Verse 37. But they were terrified and afflicted and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them, Why are you troubled? And why do doubt arise in your heart? Thoughts arise in your heart. Sorry. Verse 39. Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as you see me have. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then to 43. 43. Let's read further to 43. Amen. Mm-hmm. And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. Amen. Mm-hmm. Verse 41. And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have you here any meat? Verse 42. And they gave him a piece of a boiled fish and of an honeycomb. Verse 43. And he took it and did eat before them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And he said unto them, Let me leave them first. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see verse 31. Okay, let's read this time from verse 31. 31. Praise the Lord. Hallelujah. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. We'll still come here later. Amen. Mm. Verse 32. Okay, let me just deal with it now. Amen. This very verse 31. He said, they knew their eyes were opened and they knew him and he vanished out of their sight. Mm. What is that, Lord? In Vers 31, wo steht, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Ich konnte das nicht verstehen und den Herrn darum gebittet. Praise the Lord. Dans verset 31, on a écrit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. And the Lord said to me, said they wanted to know him by sight. Der Herr hat mir gesagt, sie wollten ihn per Sicht erkennen, so wie früher. Et les disciples voulaient connaître Jésus-Christ comme avant par la vue. Here we help you to get it. Put something here. Go to 2 Corinthians. 2 Corinthians 5, verse 16. 2 Corinthians 5, 16 wird uns helfen, das besser zu verstehen. 2 Corinthians 5, verset 15 va nous aider à comprendre ce qui verset 16 va nous aider à comprendre. Amen. It says, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yea, though we have no Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Amen. I don't know if you understand something here. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. We know him no longer after the flesh. Wir kennen ihn nicht mehr im Fleisch. Verset 16, on a écrit, et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. We also do the same today. We vanished. Und so tun wir es auch. You know, wie verschwindest du? On fait la même chose. Nous aussi, on est en train de disparaître. Amen. You know, the natural people, the natural parents, friends, if they were as soon as they want to bring you to flesh, you leave. Sobald dich die natürlichen Leute, die natürliche Familie ins Fleisch bringen will, verschwindest du. Are you getting it? Si ta famille naturelle, même tes anciens amis veulent te ramener à la chair, là tu disparais. Amen. Amen. You know, as soon they want to bring you to the flesh. Are you getting it? You know, if your mother will say, I gave birth to you, I did this, I did that, I do this, I know you don't know anything. Before you birth, then you know, you are no longer there. You are out of there. Amen. Amen. Wenn deine Mutter beispielsweise versuchen will, dir zu sagen, dass sie dich, dir das Leben geschenkt hat und dass sie deswegen die Verantwortung und sonstiges über dich hat, dann verschwindest du, das ist fleischlich und danach kann man dich nicht mehr erkennen, nicht mehr sehen, nicht mehr greifen. Si par exemple ta mère naturelle te dit que c'est elle qui t'a donné la vie, qui t'a mis au monde plutôt, et qu'elle a plus d'expérience que toi, tout ça là c'est la chair et c'est ça pourquoi tu quittes et puis tu n'es pas aussi, pour eux c'est comme si tu es en train de disparaître. Hein? They want to know us in the flesh. Sie wollen uns im Fleisch kennen. Ah, wir sind dann weg. Mm. Ah, les gens veulent nous connaître dans la chair, mais là, nous ne sommes pas là. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Acts 1, verse 9 to 11, he said that body, that Christ body, left to heaven. In Apostelgeschichte 1 steht, dass der Körper von Christus in den Himmel aufgefahren ist. Body. Dieser Körper. The body did not change again. Der Körper hat sich nicht mehr verändert. Dans Actes des Apôtres 1 parle de l'ascension de Jésus-Christ dont son corps n'était plus ici sur la terre. Do you understand what we are talking about? Verse 9, from verse 9 to 11. 1, vers 9 bis 11. Actes des Apôtres 1, verset 9 à 11. And when he has spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Praise the Lord. With that body, that he was Körper, not having, the spiritual body. Mit dem geistlichen Körper wurde weggenommen. Jésus-Christ a été élevé avec son corps spirituel. Amen. He said, and when they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Verse 11. Which also said, you men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Praise the Lord. Amen. What I'm helping you to bring out, what the Lord wants us to understand there is that same body was the body that left to heaven. Was hier steht, ist, dass der gleiche Körper war dieser Körper, der zum in den Himmel aufgefahren ist. Amen. Donc, ce que je veux vous dire est que le même corps qui que Jésus-Christ a reçu après sa résurrection est le même corps qui a été élevé aux cieux. The Holy Spirit is not a roving spirit. Der Heilige Geist ist kein herumspukender Geist. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui marche partout. Amen. He is not a wind. Er ist kein Wind. Il n'est pas le vent. He is real. Er ist just wahrhaftig. Like everything in faith is real. Amen. Genauso wie alles andere im Glauben wahrhaftig ist. Il est réel, comme tout dans la foi est réel. Are you getting it? Mm. Joseph is a prosperous man, is real. Das, you pass your exam, is real. Ein wohlhabender Mensch. Amen. Ist, you have done your exam and you have made it, is real. Dass deine Prüfung schon bestanden hast, ist wahrhaftig. Quand tu as déjà passé tes examens, c'est la vérité. C'est réel. God's children never confess what is not real. Kinder Gottes bezeugen nicht nichts, was nicht schon real ist. Les enfants de Dieu ne confessent pas ce qui n'est pas réel. That the natural, they cannot see that does not mean that it's real. They cannot see everything, even here on earth. How much more heavenly things. Nur weil das physische Auge das nicht sehen kann, erkennen kann, heißt nicht, dass das nicht gibt. Sie können nicht mal physische Sachen, die man mit dem Auge nicht erkennen kann, erkennen. Geschweige denn geistliche Sachen, die man mit den Augen nicht erkennen kann. Seulement parce que on peut pas le voir avec les yeux naturels, ça ne veut pas que ce n'est pas réel. You know, come on, Corona today, they cannot even see it. Corona beispielsweise, die Viren, sie können die nicht sehen. Are you getting it? They have to do something. The natural, they cannot see anything. Sozusagen wieder immer eine Hilfe, der Mensch, um das zu erkennen, aber dennoch ist dieser Virus da. Et c'est la même chose avec, par exemple, le coronavirus. On peut voir que les gens ne peuvent pas le voir, mais ils savent que ce virus existe. The Bible called the Holy Spirit a person. Die Bibel nennt den Heiligen Geist eine Person. La Bible appelle le Saint-Esprit une personne. Amen. He is real. Just like everything is real by faith. Once you confess it, it is real. More real than the outside things that you see with your koro-koro eyes. Genauso ist alles real, wie das, was du bezeugst. Realer als das, was du mit deinen Augen sehen kannst. C'est ça pourquoi tout est réel, même si tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels, comme tout est réel, même si on ne le voit pas. Your confession is real. Don't doubt it. Don't make whatever, whatever is outside my head has been so many, like Elisha, the Syrian army. You can count them. They are so real that, people will say this is real, reality. But, Elisha confession, nothing could stop it. Because his confession was more real than even the outside. Allow a commission. Once you confess something, believe they are real. Don't allow anything outside to tell you otherwise. Amen. Und genauso wie bei der syrischen Armee, die vor Elijah stand, egal wie zahlreich sie waren und wie physisch greifbar sie waren, war dennoch die Bezeugung von Elijah realer als das, was vor ihm stand, realer als diese Armee, die vor ihm stand. Amen. La même chose on peut voir comme dans l'histoire de l'armée syrienne, dans la situation entre eux et Élie. Si Élie était dans la chair, là, Élisée. Si Élisée était dans la chair, là, il ne voulait pas être capable à croire que Dieu est l'armée syrienne est pas plus nombreuse que eux. Et c'est ça aussi avec notre situation aujourd'hui, que même si on ne voit pas ce que nous sommes en train de confesser, on ne confesse pas parce qu'on voit quelque chose. On Sunday we still go into this message of confession. Mm-hmm. Amen. Am Sonntag werden wir noch mehr eingehen in die Botschaft der Bezeugung. Et dimanche on va encore parler de la confession. Mm-hmm. Elisha confession. Those that be with us are more than those that be with them. Elisha's Bezeugung, die bei ihm sind, sind größer als die, die bei uns sind. Élisée a dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Just like, you know, Jesus died, he was, you know, crucified and he rose from the dead. It was, and he walked about, it was real. Are you getting it? It was, you know, he only appeared to those that he wanted to appear to. Amen. And those people that did not see him, I even say it's not real. Are you getting it? Yeah. But those that he wants, you know, you can see that Jesus is, you know, he rose from the dead, is real. Genauso wie auch mit der Auferstehung von Jesus Christus, dass er auferstanden ist. Und dass es Realität ist, dass er auferstanden ist. Aber dass er sich auch nur den Leuten gezeigt hat, denen er sich hat zeigen wollen. Und dass die Leute, die ihn aber da nicht gesehen haben, nach seiner Auferstehung, die immer noch daran zweifeln könnten, dass er überhaupt auferstanden ist. Aber er ist auferstanden. Und die Leute, die ihn gesehen haben, können das bezeugen. Que Jésus Christ ait ressuscité des morts, c'est un fait. Mais lui, il s'est seulement montré aux gens qui ont cru. Lui-même, il a choisi les gens et il a choisi à qui il va se révéler. Mais il n'avait pas vraiment le besoin de se montrer partout. Donc même si pas tout le monde pouvait voir Jésus-Christ, c'est un fait qu'il est ressuscité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, Jesus was here. Amen. He was here. You know, once you confess or you give your testimony, you know, it's only those that are in the kingdom of heaven that can understand you. Mm-hmm. And that they can even believe. Yeah. Amen. Mm-hmm. If you are really there, you will not even doubt. Mm-hmm. But those that are not there will doubt. Mm-hmm. They might even be in the same church with you. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. They will doubt. Because they are not yet there. Don't be surprised. Mm-hmm. They are not getting it. Mm-hmm. Und selbst Leute, die mit dir in der gleichen Gemeinde sind, könnten sogar auch daran zweifeln, weil sie eben noch nicht da sind. Aber dennoch sollte dich das nicht auch zum Zweifeln bringen. Et si, par exemple, tu confesses quelque chose que l'homme ne peut pas voir encore, et tu vois que tes frères et sœurs sont en train de douter, ne sois pas surpris parce que toi tu es au royaume de Dieu, puis seulement ceux qui sont au royaume de Dieu sont capables à comprendre ce que tu es en train de dire. Mais les gens qui ne sont pas encore arrivés au royaume de Dieu avec leurs pensées, c'est eux aussi qui vont douter. Just like people, there are a lot that do not believe that Jesus was raised from the dead. Mm. Amen. Mm. Because they did not see it, and they can never see him. Mm. They can never see it. Mm. So also your victory. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is your victory. Der Herr ist unser Sieg. Amen. Mm. Amen. Mm. Praise the Lord. Si avec Jésus-Christ, pas beaucoup de gens ont cru que Jésus-Christ est ressuscité, mais en plus on sait que Jésus-Christ est notre victoire. Jesus, when he rose from the dead, was real. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, war er wahrhaftig. Quand Jésus Christ est ressuscité des morts, il était réel. The Holy Spirit is a person, is real. Der Heilige Geist, er ist eine Person und das ist real, er ist real. Le Saint-Esprit est une personne puis il est réel. And any time you confess or you give testimony of anything, it is real. Amen. Just like Jesus is real. Wenn wir Zeugnis geben von einer Sache, somebody get you something. Ist es real. Genauso wie Jesus real ist. Et toujours quand tu témoignes d'une chose ou bien tu donnes une confession, c'est aussi réel. You know what will make you to doubt is if Jesus never raised from the dead. Das, was dich zum Zweifeln bringt, ist, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Bitte? Das, was dich zum Zweifeln bringen sollte, ist, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden wäre. Et ce qui doit te causer à douter, c'est que Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts. Allah do not believe today. Und viele glauben don't be surprised if they don't believe you. Deswegen wundere dich nicht, wenn sie dir nicht glauben. Et beaucoup de gens ne croient pas. Ne sois pas surpris si les gens ne te croient pas aussi. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is a person. Okay, let me put this, add this. You know, Joseph is a prosperous man. As a prosperous man, Genesis 39. Nobody will even believe that. Ein wohlhabender Mensch ist. You better start giving testimony now. dass Josef ein wohlhabender Mensch ist, hat keiner geglaubt, weil keiner das sehen konnte, das physisch mit seinen Augen. Aber wir sollten anfangen zu glauben, das ist sein System. Josef était un homme riche, personne pouvait le voir et même le croire, mais c'est ça son système. Are you getting it? Mm. That's the system of heaven. Das ist das System des Himmels. Et ça, c'est le système des cieux. Amen. Mm. You know, God says something before it happens. Gott sagt etwas, that's his system. Passiert. That is it. The ways of heaven. Mm. The ways of Christ. Das sind die Wege des Himmels, die Wege you are not lying because you are confessing Christ. Mm. Du lügst nicht, weil du Christus bezeugst. Und Christus versagt nicht. Amen. Et avant que Jésus-Christ manifeste quelque chose, il donne toujours, il donne déjà un témoignage. Et c'est ça le système du royaume des cieux. Quand tu témoignes de quelque chose, tu n'es pas en train de mentir, mais tu dis la vérité. You know, Joseph as a prosperous man was real. Joseph als ein wohlhabender Mensch war wahrhaftig. It was real. Though the natural eye could not even see it. Nobody. Das natürliche Augen, das man nicht sehen konnte. Que Joseph était un homme riche, c'était la vérité, bien que personne pouvait le voir. The Holy Spirit is a person, is really real. Le Heilige Geist est une personne, c'est vraiment vrai. Et que le Saint-Esprit est une personne, c'est aussi vraiment la vérité. And that's why the Bible said that the Holy Spirit has feelings. Mm. Et c'est là que la Bible dit que le Heilige Geist a des sentiments. Wind does not have feelings. Der Wind hat keine Gefühle. Et c'est ça pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit a aussi des sentiments, mais le vent n'a pas de sentiments. Amen. The Bible says he can be hot. You can hurt him. Du kannst ihn. You can hurt the Holy Spirit. You can hurt him because he's a person. Du kannst ihn verletzen, weil er eine Person ist. Et c'est ça pourquoi on peut aussi même blesser le Saint-Esprit parce qu'il est une personne. Jesus said you can grieve him. Jesus sagt, man kann ihn betrüben. Tu peux aussi le rendre triste. Amen. Amen. Amen. Amen. And the Bible says it can also teach you. When I said the Holy Spirit can teach you. It's a person. That's why it can teach you. Weil er eine Person ist, kann er dir etwas beibringen. Et la Bible nous dit aussi qu'il peut nous apprendre des choses parce qu'il est une personne. It can guide you. Er the wind cannot guide you. It cannot teach you anything. Aber der Wind kann dich nicht führen. Er kann dir nichts beibringen. Et le Saint-Esprit peut aussi te guider, mais le vent n'est pas capable à te guider ni à t'apprendre quelque chose. Amen. Amen. Winds don't guide. Winds don't teach. Winds don't rebuke you. Amen. Mm. Winds don't convince you. Amen. He is a person, that is the Holy Spirit. Der Wind kann dich nicht belehren, kann dich nicht überzeugen, kann dich nicht überführen. Aber der Heilige Geist ist eine Person, er kann das alles. Mm. Le vent ne peut pas te corriger, te convaincre, ou bien... Der Wind kann dich nicht überzeugen, überführen oder belehren, aber eine Person kann das, der Heilige Geist kann das. Ja, le vent ne peut pas te corriger ou bien te convaincre, mais le Saint-Esprit peut le faire parce qu'il est une personne. Amen. Amen. You know, he is not just the Holy Spirit that is moving around, looking around, that's not the Holy Spirit. Er ist nicht einfach ein herumspuchender Geist, das ist nicht der Heilige Geist. Le Saint-Esprit ne crache pas, c'est pas le Saint-Esprit ne marche pas partout comme s'il est un mauvais esprit. Jesus did not promise us something that does not exist. Jesus hat nicht etwas versprochen, was nicht existiert. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'a pas promis quelque chose qui n'existe pas. Amen. Amen. Again, the Holy Spirit is real. Der Heilige Geist ist wahrhaftig. Mais le Saint-Esprit existe. Our confession is real. Unsere Bezeugung ist wahrhaftig. Notre confession, c'est la vérité. Everything of Christ, they are all real. Alles von Christus ist real. Tout de Christ est réel. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Remember the person that left to heaven. Erinnert euch an die Person, die in den Himmel aufgefahren ist. Et rappelez-vous de la personne qui est ressuscitée, qui a été élevée aux cieux. And that person is the same that returned back to us. Und diese Person ist die gleiche Person, die zurückgekommen ist zu uns. Et c'est la même personne qui est revenue vers nous. And that person is the Holy Spirit. Und diese Person ist der Heilige Geist. Et cette personne est le Saint-Esprit. Let me quickly say this, please. Because the Holy Spirit is called Holy Spirit does not mean he is a spirit. Nur weil der Heilige Geist Heiliger Geist heißt, heißt es Geist ist. Seulement parce que le Saint-Esprit est appelé Saint-Esprit, ça ne veut dire pas qu'il est un esprit. Amen. It does not mean he's a spirit that roam about. Das heißt, dass er ein Geist ist, der einfach herum, sich einfach hin und her bewegt. Amen. Parce qu'il est appelé le Saint-Esprit, ça ne veut dire pas qu'il il marche partout. He is a person. Er ist eine Person. Il est une personne. When Jesus rose from the dead, he was not a spirit, but a person. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, war kein Geist, sondern eine Person. Et quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il n'était pas un esprit, mais une personne. Praise the Lord. Hallelujah. We were in Luke 24 from verse, I don't know, let's go there again. Let me see if we will get something there. Amen. Mm-hmm. Luke 24. Lukas 24. Luke 24. From verse 32. Now, this time, let us read from verse 32. From verse 13 to 32. Lukas 24, Vers 13. Luke 24, verset 24. He said, and behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem, about 60 furlongs. Verse 14. Okay. And they talked together. Luke 24, verset 13 à 14. Amen. Amen. Of all these things which had happened. Verse 15. Verset 15. And it came to pass that while they communicated together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were holding that they could not know him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It was not a spirit, it was a person. Er war kein Geist, sondern eine Person. Er war bei ihnen. Donc, ici on peut voir, il n'était pas un esprit, mais une personne, parce qu'il était avec eux. Amen. In verse 17, and he said unto them, what manner of communication are these that you have one to another, as you walk and are sad? Verse 18. And the one... And the one of them whose name was Cleopas answering, said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem, and have not known the things which are come to pass therein these days? 19. And he said unto them, what things? Praise the Lord. And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed, and words, before God and all the people, and how the chief priests, you know, he's the person that we're talking about. Und er ist die Person, über die sie hier reden. Praise the Lord. Ici, Jésus crie, But they could not see him. Aber sie konnten ihn nicht erkennen. Ici, les gens ont parlé de Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas capables à reconnaître que Jésus-Christ est devant eux. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Verse 21. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. Thank you. Yea, and a certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. Verse 23. And when they found not his body, amen, his body, amen, mm-hmm. Praise the Lord. They came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. 24. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not. 25. Then he said unto them, O fools, and slow of heart, to believe all that the prophet has spoken. 26. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? 27. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scripture the things concerning himself. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. Verse 13. And it came to pass, as he sat at meal with them, he took bread and blessed it, and brake, and gave it to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Praise the Lord. Hallelujah. The spiritual body. The geistliche Körper. Le corps spirituel. Amen. Amen. It's walking in the spirit. Wandelt im Geist. Il marche en esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you are getting something here. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, let me say this. Because the Holy Spirit is called Holy Spirit does not mean he is a spirit that roam about. Nur weil der Heilige Geist He's Heilige Geist heißt, heißt nicht, dass er ein Geist ist, der herumschwört. Er ist eine Person. Amen. Appelé le Saint-Esprit et appelé Saint-Esprit, ça ne veut dire pas qu'il est un esprit qui rôde. Il est une personne. And also, when Jesus rose from the dead, he was a person and not a spirit. Amen. Okay, you can see that he was able to vanish. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, war er eine Person und kein Geist. Dennoch war er in der Lage, aufzutauchen und zu verschwinden, wie er wollte. Bien que Jésus-Christ ait ressuscité des morts, on peut voir que ce n'était pas son esprit qui marchait, mais c'était son propre corps spirituel. He was a person with another body. Er war eine Person mit einem anderen Körper. Il était une personne avec un autre corps. Amen. Amen. We have read it from, that is 1 Corinthians 15, from verse 42 to 44, where he said he had another body, which is called the spiritual body. Wir haben es in 1. 15 gelesen, wo steht, dass er einen anderen Körper hat, einen geistlichen Körper. Et on pouvait le lire dans 1 Corinthiens 15, où on a dit qu'il avait un autre corps spirituel. So also is you and me today. Du und ich heute. 2 Corinthians 5, verse 14 and 15. Let's go there, please. 2. Korinther 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthians 5, verse 14 and 15. Verse 14 and 15. Verse 14 and 15. He said, For the love of Christ constraineth me, constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Are you getting it? If one died for you, it means you are also dead. Amen. Wenn einer für dich gestorben ist, heißt dann bist du auch tot. Si un seul est mort pour tous, ça veut dire que toi aussi tu es mort. Amen. Praise the Lord. And verse 15. Verset 15. 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Have a new everything. Amen. And if not, on Sunday we'll be in Romans 6. Amen. Amen. Amen. You know, if death help us to know that we go back, please go back there. Let us quickly go through some few things there. Amen. Amen. Romans 6. On va lire Romans 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1, let us go through. What shall we say then? Shall we continue saying that grace may abound? 2. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer herein? Praise the Lord. Amen. You know, to live this life, you have to allow your focus to be completely Christ. Um dieses Leben zu leben, müssen wir zulassen, dass unser Fokus vollkommen auf Christus ist und aufhören, uns selbst zu sehen. Et pour vivre cette vie, tu dois être capable de voir seulement Jésus-Christ et pas toi-même. And stop judging yourself like the world judge you. Und aufhören, uns selbst zu richten, so wie die Menschen uns richten. Et arrête de juger comme les gens de ce monde te jugent. Stop judging yourself as religion will judge you. Hör auf, dich so zu richten, wie die Religion über dich richten würde. Arrête de juger comme la religion te juge. Praise the Lord. Amen. We judge like Jesus judge. Wir richten so wie Jesus Christus richtet. Nous on juge comme Jésus Christ juge. Amen. Amen. What you call sin is not believing him. Was Sünde nennt, ist ihm nicht zu glauben. Ce qu'il appelle le péché, un péché, c'est de ne pas avoir la foi en lui. And not I will not fornicate. Und nicht, wenn ich keine Unzucht treibe. Et pas que je vais faire la fornication. Amen. Amen. I will not fornicate. Pas faire la fornication. I will not fornicate. It's just about fornication alone. If you allow your focus to be him, it covers all sin. I don't know if you get it. What keine Unzucht zu treiben, da geht es um die Unzucht selbst. Das zu meiden, da geht es um diese Sache selbst. Die kann man auch ohne Christus sozusagen meiden. Aber wenn dein Fokus auf Christus ist, dann ist es um Christus willen und das bedeckt auch alle anderen Dinge. Und das kann eben jemand ohne Christus nicht tun. Parce que si par contre tu dis que tu ne veux pas faire la fornication, ça montre que ta concentration est seulement sur la fornication. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ pour changer la fornication, mais pas de le faire. Mais si tu dis que tu ne veux pas avoir l'incroyance vers Jésus-Christ, ça montre que tu as besoin du Saint-Esprit et du Christ lui-même pour pouvoir croire. Et si tu crois Jésus-Christ, tu mets ta foi en lui, tu as ta concentration vers lui, tu ne vas pas aussi faire de la fornication. Praise the Lord. Verse 2 again. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? A dead man cannot sin. Ein toter Mensch kann nicht mehr sündigen. Un homme mort ne peut pas pécher. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. No, you know why you believe. You know why you... I don't know if I'm to repeat it again and again. Amen. Amen. If you keep on judging like the standard of this world, like the system of this world, the system of religious system, amen. You see yourself as a sinner. Wenn wir nach dem System dieser Welt richten, dann werden wir uns als Sünder sehen. And can never get out of it. Und werden niemals daraus kommen. Satan will have something to condemn you. Und der Satan wird etwas in der Hand haben, um dich zu verurteilen. Et si tu te juges comme les gens religieux, là tu vas pas être capable d'avoir ta concentration vers Jésus-Christ parce que le diable va toujours te condamner parce que tu fais certains péchés ou bien à cause de certains péchés. Mais il s'agit pas de ce que la religion dit, mais ce que Jésus-Christ dit. Amen. Amen. Then he said, "Know ye not that so many of us as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized unto his death." Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Merci Dieu. Verse 4. Verset 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in the newness of life. Mm-hmm. For if we have been planted together in likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Our focus should not be, I don't want to sin. Das heißt, wir serve sin. Soll nicht darauf liegen, dass wir nicht mehr sündigen wollen. Et notre concentration doit plus être qu'on ne veut pas pécher. Amen. Mm-hmm. You know how to serve sin is take you to, is you put your focus there. Wir dienen der Sünde, indem wir unser Fokus auf die Sünde legen. You are serving it. The sin. Amen. Wherever your, if your focus is light, you will see light. Wenn dein Fokus auf dem Licht ist, if your focus is law under law, you will be, you will live under law. Wenn dein Fokus auf dem Gesetz ist, wirst du nach dem Gesetz leben. Mm-hmm. Et tu servis le péché en, tu sers le péché en disant que tu veux pas pécher, mais si tu vois seulement la lumière qui est Jésus-Christ, là tu es sous la grâce et tu vas pas te concentrer au péché, mais si tu es sous la loi, tu vas vivre aussi comme tu vas aussi pratiquer la loi. For he that is dead is free from sin. Amen. A dead man cannot sin. Der tote Mensch kann nicht mehr sündigen. Amen. Verset 7 dit qu'un homme mort ne peut pas pécher. Amen. He said in verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Mm-hmm. Knowing that Christ being raised from the dead died no more. Death had no more dominion over him. Mm-hmm. Verse 10. Yes. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. Mm-hmm. Verse 11. Oh. Likewise, reckon ye also yourself. You learn to know this and allow it to sink into you. That's verse 11. Mm. Very, very important. It's talking to you and me. In 11 werden wir direkt angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns so sehen sollen, dass wir lernen, Dinge lebendig in Christus und tot für das Fleisch, tot für die Sünde zu sehen. Verset 11 nous dit que on doit apprendre de nous voir comme morts pour, au péché et de nous voir comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça c'est, qui est très important. Amen. Yeah. Learn to let your focus be Christ. Lern, the finished work of Christ. Aus dem fertigen Werk von Christus. Et laisse que ta concentration soit sur l'accomplissement de Jésus-Christ. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but live unto God through Jesus Christ our Lord, through the finished work. Durch das fertige Werk. À travers l'œuvre accomplie. Let no sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. How to live this life is to allow your focus to be Christ. Wir leben das Leben, just as simple. Dass unser Fokus auf Christus ist. So einfach ist das. Tu vis cette vie, quand tu as la concentration vers Jésus-Christ, normalement c'est très facile. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To learn to be dead indeed unto sin. Zu lernen tatsächlich gestorben zu sein für die Sünde. On doit apprendre d'être mort pour le péché avec nos actes. Again, it is through the finished work of Christ. We died with him. Mm-hmm. Nous sommes morts. And we rose up with him. Mm-hmm. We are persons, but with another body. No longer the earthly body. Neuem Körper, nicht mehr mit dem irdischen Körper. Nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes des personnes avec des nouveaux corps, puis avec le corps ancien. The old body is dead and buried. Amen. Den alte Körper ist tot und begraben. L'ancien personne est mort et enterré. We have Christ's body. Wir haben jetzt den Körper von Christus. Nous avons maintenant le corps du Christ. Just like Christ did not have the old body when he rose up. So also, we no longer have the old body. Is somebody getting something? Genauso wie Christus den neuen Körper hatte, als auferstanden ist, so haben wir auch jetzt den neuen Körper. Comme Jésus-Christ qui avait un nouveau corps après sa résurrection, c'est comme ça aussi nous avons des nouveaux corps. The old body was full of sin, death, sicknesses and diseases, evil, desire. Amen. Evil fellowship with people. The old things work for the old body. The new things work for the new body. Yeah. Die alten Dinge haben für den alten Körper funktioniert und die neuen Dinge funktionieren für den neuen Körper. Nos corps anciens étaient remplis de la mort, des péchés, des maladies et ils ont servi. Ils ont servi, non? Praise the Lord. Ils ont servi le péché, mais maintenant on vit en Jésus-Christ et nous avons aussi des nouveaux corps. Amen. Amen. I don't know. You know, Romans 6 again. Romans 6. Romans 6. Praise the Lord. Hallelujah. Let's read from verse 15. He said, "What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, the servant you are to whom you obey, without sin unto death or obedience unto righteousness." Verse 17. He said, "But God be thanked that you were the servant of sin, but you have obeyed from your heart that form of doctrine which was delivered you." Verse 18. Being then made free from sin, you became the servant of righteousness. You don't learn to become the servant of righteousness. You become. That's how you don't learn to have a new body. You have a new body. Amen. Wir lernen nicht mehr einen neuen Körper zu bekommen. Wir haben einen neuen Körper. Wir glauben daran, dass wir einen neuen Körper haben. On n'apprend pas d'avoir un nouveau corps, mais on croit qu'on a déjà un nouveau corps. If any man be in Christ, he's a new creature. You have new everything. Alles ist neu. Wenn jemand in Christus ist, er eine neue Schöpfung. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et nous avons tout nouveau en Christ. Amen. You are now servant of righteousness. Are no longer servant of sin. Wir sind jetzt Diener der Gerechtigkeit und nicht mehr Diener der Sünde. Nous sommes maintenant des serviteurs de la justice et pas du péché. From verse 19, I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members servant to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servant to righteousness unto holiness. As you believe you were a sinner, now believe that you are holy. Genau. I don't know if you are getting it. It is a matter of belief. That's what is trying to help us to know. Es ist eine Sache von Glauben und nicht eine Sache von Werden, denn wir sind es schon. Quand tu as cru que tu es un péché, maintenant tu dois croire que tu es une personne sainte à cause de Jésus-Christ. Et c'est une chose qu'on doit croire. You know, you cannot believe if you see you, except you see Christ. Du kannst nicht glauben, nur dich siehst, es sei denn, du siehst Christus. Tu ne peux pas croire, tu peux pas le croire si tu te vois toi-même, mais tu peux seulement croire si tu vois Jésus-Christ. Praise the Lord. You know, you before this time, you believe that you are born a sinner. Now you believe that you are born righteous. Vorher hast du geglaubt, dass du als Sünder geboren bist. Jetzt glaubst du, dass du als Gerechtigkeit Gottes geboren bist. Avant que tu aies cru que tu es né comme un pécheur, mais maintenant tu dois croire que tu es né comme quelqu'un juste. Amen. Amen. Look at verse 20. Verse 20. For when you were the servant of sin, you were free from righteousness. I hope you understand that. Ich hoffe, ihr versteht, dass als wir Diener der Gerechtigkeit waren, da waren wir, als wir Sklaven der Sünden waren, waren wir frei gegenüber der Gerechtigkeit. Genau. Amen. Amen. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. You know, then there was not a Christ at all. Denn da gab es keinen Christus. Avant, il n'y avait pas le Christ. Verse 21. What fruit had ye then in those things whereof you are now ashamed? For the end of those things is dead. But now, it's different. Aber jetzt ist alles anders geworden. Are you getting something here? But now, being made free from sin and become servant of God, you have your fruit unto holiness and to the end everlasting life. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then you never think anything Christ, and now you should never think anything sin. Damals haben wir niemals an Christus gedacht, aber jetzt sollen wir niemals an die Sünde denken. Avant d'être né de nouveau, tu n'as jamais pensé quelque chose sur le Christ, mais maintenant tu dois apprendre de ne plus voir le péché. You don't have anything that is not of Christ. Denn du hast nichts, was nicht von Christus ist. Tu n'as rien qui ne vient pas de Jésus-Christ. And once you confess the inside. The inside is your confession. And that is why there is no shame in confession. Sie wenn wir es bezeugen, dann there is no fear, no shame. Das Innere. Und deswegen gibt's keine Scham. Why? Because you are confessing the inside outside. Weil du das Innere. Except you are not saved. Von außen. They don't confess. Bezeugst. Et c'est ça pourquoi on confesse l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qui est important et pas l'extérieur. Et c'est ça ce que tu dois aussi confesser. Et c'est ça pourquoi il n'y a pas aussi l'honté. Praise the Lord. Please, on Sunday, we go further into this message. Amen. Concerning faith. The Lord really wants us to get it. Amen. Our life will never remain the same. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Am Sonntag werden wir noch tiefer da reingehen, weil der Herr möchte, dass wir das wirklich verstehen, damit unser Leben nicht gleich bleibt, sondern sich immer mehr und mehr. Because he wants to see the manifestation. He wants to see his life in you. Around you, of you, more than you even want to see it. Amen. He's tired of seeing the old. He wants to see it, and it is by believing him. And that's why he always wants, if you look at Gideon in Judges 6, he has to bring Gideon to the position where he can believe him. If not, he cannot flow. That belief, to believe Christ, you believe him enough that you, it's like Abraham, he believed. You know, I'll give up preaching it on Easter. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He gave up Isaac. Mm-hmm. He gave him up from the beginning. Mm-hmm. Are you getting it? He gave him up. Mm-hmm. So you believe, and you know, there's a difference between trust and believing Christ. Okay. Der Herr möchte, dass wir das wirklich verstehen, weil der Herr wirklich unser altes Leben satt hat. Und er möchte, dass wir wirklich in dieser Glaubenswelt endlich leben. Und er will, dass diese Glaubenswelt um uns herum gesehen wird, in uns sichtbar ist und wirkt. Und dafür müssen wir ihm glauben. Und genauso wie er es auch zu Gideon gesagt hat, dass du bist ein mächtiger Kämpfer, obwohl Gideon selbst von sich nichts gehalten hat. Dennoch wollte der Herr, dass er endlich das glaubt, was er über ihn sieht und spricht. Und genauso wie auch das Beispiel mit, was Ogewa in Ostern gemacht hat, mit Abraham, dass er seinen Sohn Isaac schon tot gesehen hat. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est, Dieu veut vraiment qu'on soit capable à comprendre tous ces messages parce qu'il est fatigué de voir notre vie ancienne. Il veut voir la manifestation de notre vraie identité et c'est ça pourquoi il le prêche aussi. Et puis la même chose, on peut le voir aussi même dans l'histoire des Gédéons. Dieu a dit qu'il est un homme fort, mais lui n'était pas capable à le croire. C'est ça pourquoi Dieu l'a mis dans une position où il n'avait pas d'autre choix, mais seulement croire Jésus-Christ. Et c'est ça avec nous aussi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. In Colossians. Colossians 2, verse 6. Colossians 2, verse 6. Colossians 2, verse 6. He said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. As you receive him, that you are saved. Amen. Mm-hmm. You believe you are already saved, even when you have not seen your name written in heaven. So wie du Jesus Christus angenommen hast, du glaubst ihm und glaubst, dass du errettet bist, obwohl du deinen Namen nicht im Himmel hast stehen sehen. Yes, children. Are you getting something here? Yeah. You believe him that you are saved, even you are not even going to heaven to see your name there. Amen. As you receive it, so also you do everything here. Yeah. Und so wie that's how everything comes out from inside, outside. I don't know if we can even finish what we have for today, but so that we continue from there also on Sunday. Amen. Amen. Genau so wie wir Christus angenommen haben, nämlich vollkommen im Glauben und Vertrauen an ihm und das, was er sagt über sich und uns, so sollen wir auch in ihm wandeln, in dem, was er über uns sagt und was er ist, was er über sich sagt. Verset 6 nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et nous, par exemple, on croit que nous sommes nés de nouveau, mais nous n'avons pas vu notre nom écrit aux cieux. Et c'est ça, comme ça aussi, on doit maintenant marcher dans la foi. Et on va marcher dans la foi. You know, we believe that we are saved, but we don't believe we have victory. Wir glauben, dass wir errettet sind, aber wir glauben, dass wir den Sieg schon haben. On croit qu'on a... Amen. On croit qu'on a, que nous sommes nés de nouveau. We want to see the victory before we believe we have victory. Yes. Then you have to wait to see your name in heaven before you believe you are saved. Okay. Wir glauben, dass wir errettet sind, aber glauben nicht, dass wir den Sieg haben. Aber dann müssen wir doch auch erstmal, dann müssen wir noch unsere Rettung erst dann glauben, wenn wir sehen, dass unser Name im Himmel geschrieben steht, genauso wie wir an unseren Sieg erst glauben, wenn wir ihn physisch mit unseren Augen sehen können. On croit que nous sommes nés de nouveau, mais nous avons des difficultés à croire que nous avons la victoire, mais ça fait pas du sens parce que normalement, si nous sommes pas capables à croire que nous avons déjà la victoire, là ça montre aussi, ou ça signifie aussi indirectement qu'on peut pas faire confiance à notre salut. Praise the Lord. The old things work for the old body. The old things work with the old system, with the old world that you are no longer of this world, the natural world. The old body and the old world work together. The new body and the new world, they work together. You have to know that. And you have to believe you have a new body. Amen. Der alte Körper funktioniert mit der alten Welt und der neue Körper funktioniert mit der neuen Welt und das müssen wir glauben. L'ancien corps fonctionne avec l'ancien monde, mais le nouveau corps fonctionne seulement avec ton nouveau monde. You know, a lot of time avec le nouveau monde. Amen. Mm-hmm. Especially those people that are always sick. Besonders die Menschen, die immer krank sind. Surtout les gens qui sont toujours malades. The old body was full of sicknesses and disease. The new body is free from those sicknesses and diseases. Amen. You have to know the difference. Mm. You know, you have to know the difference and believe. Just like you believe your names, you are a son of God without seeing your name written in heaven. Der alte Körper war voll von Krankheiten und Seuchen, aber der neue Körper ist befreit, ist frei und daran glauben wir und so sehen wir auch diesen Körper, genauso wie wir auch glauben, dass wir errettet sind, ohne physisch zu sehen, dass unser Name im Himmel geschrieben steht. L'ancien corps a toujours été malade ou bien rempli de maladies, mais notre nouveau corps est maintenant rempli avec Jésus-Christ. C'est ça pourquoi on a maintenant changé nos pensées. The new body lives heavenly life. But if you do not know that you have a new body, your new body will live earthly life. Der neue Körper lebt ein himmlisches Leben. Aber wenn du das nicht weißt, dann wird der neue Körper ein irdisches Leben führen. Le nouveau corps vit une vie céleste. Mais si tu ne sais pas, si tu ne le sais pas, tu vas vivre une vie terrestre. Are you getting it? The old live earthly life. It belonged to the old life, the old. But the new body you now have is another, but that is Christ's body himself. That is the body because we died with him, we raised up, we rose up with him. We are back, you know, as he is, that is how you are now. Your body is so, you know, as the Lord was giving me this message this morning, somebody phoned me. A tailor from, that is it, Morocco woman. Okay. She phoned me, and let me quickly just say, praise the Lord. Hallelujah. She said she have corona. Then I said, okay, mm-hmm. Then he said, everybody are going to have it. I said, no. He said, why? He said, because. Then I said, because I have Christ's body. My body is Christ. I said, my body and your body, they are two different bodies. He said, what is the meaning of that? I said, you cannot even get it. Mm. Are you getting it? Mm. Your body is not because I take vaccine or whatever, mm-hmm. but because my body is different. Mm-hmm. I have Christ's body, mm-hmm. and that is why I'm different from you. Amen. You can see how I connect it. She cannot get it. It doesn't matter if she gets it or not. Mm-hmm. What matters is what you say out, mm-hmm. you say Christ. Amen. Amen. No. Und auch die unsere Schneiderin, sie hatte mir gesagt, dass sie Corona hat. Und dann hat sie gesagt, deswegen wird auch jeder Corona haben, der in ihrer Nähe war. Dann habe ich gesagt, nein, ich nicht, weil ich Christus habe und einen anderen Körper habe als du. Und sie hat das nicht verstanden. Und ich habe es trotzdem wiederholt und trotzdem gesagt. Und es ist auch egal, ob sie es versteht oder nicht, aber es ist Tatsache. Und das bezeuge ich und das spreche ich aus. Und das ist unabhängig von dem, dass ich geimpft bin oder nicht geimpft bin oder sonstigen, sondern es geht einfach darum, dass ich glaube an das, was ich bin und das ist Christus. La couturière, il y a une couturière qui m'a dit qu'elle a le coronavirus. Et après là, j'ai aussi que maintenant, elle a peut-être tout... contaminer chaque personne qui a été près d'elle. Mais moi, j'ai dit non, ce n'est pas vrai, parce que moi, j'ai Jésus-Christ, mon corps, c'est Jésus-Christ. Après, elle a demandé, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Et je lui ai dit que y a une différence entre ton corps et mon corps, parce que mon corps est toujours avec Jésus-Christ. Et même si elle n'était pas capable à comprendre ce que j'ai dit, ce n'est pas important, parce que c'est important ce que tu es en train de confesser. Et tu dis seulement, tu confesses seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord said something to me. He said, that very point. He said, if you want to have it, he said, it's the old that have it and not the new. He said, I'm no longer the old, but the new. I don't even know how to understand that. Mm. I have to learn how to understand it. Mm. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, if you want to have it, it is the old that have it, the new. He said, the new that I am does not have, can never have it. Mm. Und hat gesagt, selbst wenn ich infiziert bin, ist es der alte Mensch, der diese Infektion hat, aber nicht der neue Mensch. Der neue Mensch ist schon Christus und ich kann das noch nicht mal verstehen. Also der Herr muss mir helfen, das zu verstehen, was er dazu mir sagt. Et même si je me suis contaminée avec le coronavirus, ce n'est pas grave parce que je sais que j'ai un nouveau corps et puis ce corps est Jésus-Christ. Et très souvent, c'est vraiment très difficile à comprendre. C'est ça pourquoi j'ai même besoin de l'aide du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. He said the new can never have it. Der neue Körper That's kann es niemals haben. Amen. Und der neue Körper ist das, was wir sind. And nothing can happen to the new. Nichts That kann is dem who we are. Neuen Körper zustoßen. Je vais me corriger. Donc, ça montre que même si je me suis contaminée avec le coronavirus, c'est l'ancien corps qui s'est contaminé. C'est pas le nouveau corps, parce que rien peut toucher le nouveau corps. The new is your life. Und das Neue ist and not the old. Nicht das Alte. Is somebody getting it? We need the Holy Spirit. Help us. Amen. Amen. C'est le nouveau qui est ton corps, ce qui est ta vie et pas l'ancien. He said that we should learn to live the life of the new. Wir sollen lernen, das, Leben, das neue Leben zu leben. Amen. Wir sollen apprendre de vivre la vie nouvelle. The old live earthly life. Amen. The new live heavenly life. Amen. You cannot have the old and live heavenly. Denn das That's what he said. Alte lebt ein irdisches Leben, das neue lebt ein himmlisches Leben. That's Corinthians, we see there. 15:50. L'ancien vit une vie terrestre et le nouveau vit une vie céleste. Corinthians 15:50. Verset 50. Amen. 15. He said, now this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Amen. Flesh, the old body cannot live the life of the kingdom of heaven. Flesh you must believe you have another life, another body. And everything of Christ. Du musst glauben, dass du alles neu hast von Christus, denn das Alte kann das Neue nicht erben. Et tu dois croire que tu as maintenant tout de Christ dans ta vie, parce que l'ancien ne peut pas hériter, le nouveau ne peut pas hériter l'ancien. Amen. You must believe you have the new. Galatians 2. Go to Galatians 2, please. Galatians 2. Galatians 2. Galatians 2. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Amen. Amen. Nevertheless, I live. Somebody getting something here. Mm. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, Amen. Who loved me. And gave himself for me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son das of God. Leben, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben that. An den Sohn Gottes. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. The body that I now have, I have the body of Christ. Ich habe jetzt den Körper von Christus. J'ai maintenant le corps de Christ. Amen. Look at verse 19. Verset 19. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. You must believe you are dead. Unto the system of this world. What moved there cannot move you. What affect there cannot affect you. Amen. You must believe it. The system of Christ is believing system. Are you getting it? Du musst glauben, dass du tot für das System der Welt bist, weil das System von Christus ein Glaubenssystem. Et tu dois croire que tu es mort pour le système de ce monde et que tu es maintenant vivant pour le système de Christ parce que le système de Christ est un monde de la foi. Verse 19 said, I am dead to this world. That's verse 19. Amen. Look at it. For through the law, I am dead to the law, that I might live unto God. The law, the system of this world is the law system. Das System dieser Welt ist das Gesetzessystem. Aber ich bin tot für dieses System. Le système de ce monde est le système de la loi. Somebody je suis mort pour la loi. How to have the new body. Wie wir den neuen Körper how haben. To have it. Wie wir ihn haben. Amen. Comment avoir le nouveau corps. You believe. You believe you died with him and you rose up with him. Wir Amen. Glauben, dass wir mit Amen. Ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind. Tu crois que tu es mort avec lui et que tu es ressuscité avec Jésus. It is by believing we have everything in the kingdom of heaven. Durch Glauben haben wir alles im Königreich von Christus. C'est par la foi que nous avons tout en Jésus-Christ. We'll quickly go through there and then we close from some few places. Amen. 1 Peter 1:8. Please quickly go there. 1 Peter 1:8. 1 Pierre 1:8. Praise the Lord. Amen. 1 Peter 1:8. He said, whom having not seen, you love. In whom though now you see him not, yet believing. Is somebody getting something here? You have not seen him, but you believe him. 1. Petrus 1:8. Wir haben ihn nicht gesehen, aber glauben ihm. You rejoice with joy unspeakable and full of glory. Praise the Lord. Hallelujah. Also John 5:24. It is by believing that you have life. Amen. Amen. Amen. Durch Glauben haben wir Leben. À travers la foi, nous avons la vie. Amen. Amen. Also John 3:36. Johannes 3, Vers 36. John 3, Vers 36. You go to this very one. Go there, please. John 3:36. Praise the Lord. Amen. It is believe. That's the work of the Father. Das ist das Werk des Vaters. Nicht rauszugehen und zu predigen, sondern zu glauben. Remember. Praise the Lord. L'œuvre de Dieu est de croire et d'avoir la foi, c'est pas d'aller prêcher. John 3:36. He said, he that believeth on the Son hath everlasting life. Mm. You see it? That's how everything is done. So ist alles getan. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. The only work of the Father, John 6, 29, please. Johannes 6, 29. Jean 6, verset 29. Das einzige Werk des Vaters. Die seule œuvre de Père. Are we there, please? Mm-hmm. Jesus answered and said unto them, la seule œuvre de Père. This is the work of God. Du Père. Hmm. That you believe on him whom he has sent. You see the work of the Father. Mm, the das work Werk des Vaters? He sent us to work. Das Werk, was for wir him. Tun sollen für ihn. John 6:29. Praise the Lord. Hallelujah. Not even to go and evangelize, but to believe Jesus Christ. That's the work. Nicht mal rauszugehen und zu predigen, sondern an ihn zu glauben. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc ça montre qu'il ne s'agit pas d'aller prêcher. Amen. We have new everything. New everything. And our everything is new. New body, new blood. Wir haben alles neu, new world. Neuen Körper, neuen Blut, neues Blut, neues. Alles neu. En Jésus-Christ, nous avons tout est nouveau, nous avons des nouveaux sangs, nous avons tout nouveau. Amen. Amen. New blood, new body, new world. That is the word of Christ. Colossians 1:13. You can see it there. New world. It's not the new world of that of Satan. The new world of Christ. Christ's kingdom is a new world. Amen. Königreich von Christus ist eine neue Welt. Colossians, please. Colossians 1. Le roi de Dieu est un nouveau monde. On va lire la Colossiens 1, verset. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1, verse 13. Colossiens 1, verset 13. He said, who have delivered us from the power of darkness. Amen. And have translated us into the kingdom of his dear Son. Amen. a kingdom, two worlds on earth. Two zwei world. Welten auf Erden. Amen. Deux mondes sur terre. Amen. Amen. The kingdom of this world and the kingdom of heaven. Das Königreich dieser Welt und das Königreich des Himmels. Da gibt es kein dritter. Le royaume des cieux et le royaume de ce monde. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Amen. Amen. Christ's world made it number two. Die Welt von Christus hat es hat. The kingdom of this world and satanic world are one. Das Königreich dieser Welt und das Königreich des Satans sind ein Königreich. That is the spiritual world of Satan. Das ist die geistliche Welt des Satans. Sie sind eins. Le royaume de ce monde et le royaume du diable et ce monde sont un. Amen. The difference is that of Christ. Der Unterschied ist das von Christus. Bitte? Der Unterschied ist das von Christus. Das ist diese zweite Welt. Et le deuxième monde est du Christ. C'est ça, le deuxième monde. That's why I say we are in this world, but not of this world. C'est vrai que wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. We are from another world. Wir sind von einer anderen Welt. We belong to Christ. Wir gehören zu Christus. Nous appartenons au Jésus-Christ, donc nous ne sommes pas d'ici. Praise the Lord. Alleluia. We have been translated into another world. Wir wurden versetzt in eine andere Welt. Nous avons été transportés dans notre royaume. And whatever we are doing here, we are doing them from another world. Und was immer wir hier tun wir aus einer anderen Welt heraus. Et tout ce que nous faisons, on le fait à travers un autre royaume. Amen. You know, Elisha, for example, he was in this world, but not of another world. And what he said was from another world. Those that be with us are more than those that be with them. Are you getting it? He believed in another world. That's that of the only true God. Are you getting it? And he have you speak it to bring it out. It exists. But your words, if you believe, you will confess it and it will come out. Wenn wir glauben, dann werden wir es auch bezeugen und es wird sich manifestieren. Und Elia beispielsweise, er war von einer anderen Welt und hat das von dieser anderen Welt, der Welt von Christus, in diese Welt gesprochen, sozusagen, hineingebracht. Donc si on croit, on confesse ce qu'on croit, puis on amène ce qui est au monde spirituel, au monde physique. Et c'est la même chose aussi avec l'histoire d'Élisée. Il a confessé ce qui était au monde spirituel et ça s'est manifesté aussi au monde naturel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, whatsoever, whatever we are doing here. Was immer wir hier tun. Tout ce qu'on fait. We are doing it. They are all coming from another world. They are not coming from here. It's like if, as a German, if you go to Nigeria, you know what? The way you sit, the way you speak, you are going to speak like here, there. Whatever is coming from another country, and the people there will notice it that you are from another country. Amen. Are you getting it? You yourself, you know, you are not used to them because you are from another place. Amen. And whatever, you know, your clothes that you brought from here to that place, they are coming from another place. Amen. If you are going to collect anything, your everything, they are coming from here. The kingdom of heaven is our world. Amen. And whatever we are doing, Colossians 3. Go to Colossians 3. Das Königreich des Himmels ist unsere Welt. Und genauso wie wenn man ins Ausland verreist und seine eigene Kultur mitnimmt, seine Kleidung mitnimmt, sein alles mitnimmt, würden die Leute dort erkennen, dass du von woanders kommst, weil du anders aussiehst, weil du andere Sachen anhast, weil du anders sprichst. Und obwohl du an diesem Ort bist, weiß man, dass du nicht von diesem Ort bist. Du wirst es selbst erkennen, aber auch die Leute um dich herum werden es erkennen. Und genauso bringst du auch in diese Welt die Dinge mit, die vom Königreich Gottes sind und die Leute werden erkennen, dass du anders bist. Du selbst wirst wissen, dass du anders wirst. Ici, par exemple, tu pars à un pays étranger, tu amènes tous tes vêtements, tous tes comportements, la façon comme tu parles dans ce pays, puis les gens vont comprendre que tu ne viens pas des, de là parce que tu es complètement différent. Et c'est comme ça aussi avec nous, les gens qui sont mis, les enfants qui sont dans l'âme, bien sûr. La façon comment on parle, comment on agit, comment on prend des décisions, c'est pas comparable avec de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 1, from verse 1, please. To verse, let me say 3. Colossiens 1, verset 3. He said, if you're then risen with Christ, seek those things. Are you getting it? Colossiens 3, verset 1 à 4. Praise the Lord. Amen. We died with him. Wir sind mit ihm gestorben und sind mit ihm auferstanden. Are you getting it? Amen. Amen. If you have then been risen with Christ, see those things which are above. Everything from us, of us, everything that belongs, they are coming from there. Mm. We don't have anything here. Mm. Amen. Yeah. Und wir haben nichts mehr, was von hier ist, und alles, was wir haben, ist von ihm. Et nous avons rien qui appartient au royaume de ce monde. Nous avons seulement tout ce qui vient de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He says, see those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above and not on things on earth. Mm. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. And when Christ, who is your life, shall appear, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you getting something here? When Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are already there with him. Wir sind schon da mit ihm. Wir sind déjà là avec lui. Amen. Amen. So whatever we are doing here on earth, they are coming from there. Das heißt, was immer wir hier auf Erden tun, es kommt von ihm, es kommt von dort. N'importe quoi ce que nous sommes en train de faire ici, ça vient du royaume des cieux. Our world is another world. Unsere Welt ist eine andere Welt. Notre monde est un monde différent. Amen. Amen. You know, Elijah understood that so much. Und Elijah hat das verstanden. Élisée l'a compris. Praise the Lord. Hallelujah. He could have been a liar if he had not said that those that be with them are more than those that be. Er hätte ein Lügner sein können. Are you getting it? Wenn er gesagt That's hätte, a liar. Wenn er es nicht gesagt hätte, dass die, die bei ihm sind, mehr sind als die, die bei ihnen sind. S'il n'avait pas dit que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'armée syrienne, là, il pouvait être appelé un menteur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Faith is another world. Der Glaube ist eine neue, andere Welt. La foi est un autre monde. Amen. Amen. Faith is another world. Der Glaube ist eine andere Welt, das Königreich des Himmels. Amen. La foi est un autre monde, c'est le monde du royaume des cieux. Again, two worlds on earth. Zwei Welten auf Erden. Deux mondes sur terre. We are here, but not of here. Wir sind hier, aber nicht von hier, sagt Jesus.